1. High ob antwortet der Rauf in mit den folgenden Wörtern. 2. Orch hute blate main klage bitter und widerspenstig, da die last, die got mir auferlegt hat, schwere wheat als mein Sufsen. 3. When ICH ner wust, wo ICH in fin den conte, damit ICH direct vor seinen Richterstuhl treten conte. 4. Dort word ICH im main Angelegenheit detailiert darlegen und meinen Standpunkt mit zahlreichen beweisen untermauern. 5. ICH werbegierig zu erfahren, welsch antworten mir geben word und wir auf main argumenti reagieren word. 6. Word assain überwältigend mag nut sein, mihim streit zu besiegen? Nein, ICH bin überzeugt, das mir stat dessen aufmerksam zu horen word. 7. An diesem Ort konnte ein aufrichtiger Mensch mit im Verhandeln, was dazu führen word, das mein Richter mich endgültig freisprechen must. 8. When ICH mich jedoch nach Ostenwende, ist nicht dort zu finden, und auch im Westen kann ICH sein Gegenwart nicht wahrnehmen. 9. Obwohl im Norden worked, blätter für mich unsichtbar, und wenn sich nach Süden wendet, kann ICH in ebenfalls nicht entdecken. 10. Kent jedoch meinen Lebensweg genau, wenn mich eine Prüfung untersehen word, jinj ICH daraus so rein wie gelotetes Gold herwehe. 11. Mein Fass ist stets seinen Spuren gefolgt, und ICH bin beharrlich auf seinem Weg geblieben, one gemmels devon abzuwechen. 12. ICH habe die gebot, die erverkundet hat, niemals missaktet und die wert seins Munds bewort, dasie mir wichtiger als and awaren. 13. A blake jedoch in seinen Entschlüssen unwandelbar und niemand kann sich im widersetzen, was immer sich vornimmt, das fert a orch aus 14. A word das schicksal wollenden, das für mich vorgesehen hat, und a verfolgt offen sichlich noch viel weitere solcher plane. 15. Aus diesem Grund erfolgt mich sein Gegenwart mit entsetzen, wenn ICH über sein Handeln nachdenk, gerät ICH in furcht vor ihm. 16. Gott hat mein Entschlossenheit geschwacht, und der Ohrmachtig hat mich in einen Zustand tiefer Bestürzung versetzt. 17. Den ICH fühle mich nicht wegen der Heranahenden Finsternis vernichtet, noch wegen des Chiffen Dunkels, das mein Angesicht verhult.